car rolls by and shit scrum. Feet quiver on the other side of town. The brew box heart shiver now. It's eyes bloodshot, veins popping like a Pringle pack. And if you don't get money back, you'll split hair and neck pack. And life ain't fair. I swear my mum said the same. And if you play the late games, you may lose your last name. And car keys, pets, and Villa down Canary Way. Your heart lights the Larry Way, but brain takes the driver's seat. Yeah. Found me out. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Der Sunday Service begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe mit viel, viel neuer Musik. Ghost Poet gab es gerade eben zum Start, denn da verbirgt sich ein Herr aus London, Obara Ejimiwe heißt er, ist gerade mal 30 Jahre jung und hat mit Some Say I, So I Say Light vor kurzem sein zweites Album veröffentlicht. Dorsal Morsel hieß der Track von ihm gerade eben. Sein Debütalbum erschien 2011 mit dem Titel Peanut Butter Blues and Melancholy Jam. Wurde als Newcomer ziemlich hoch gehandelt, wurde unter anderem für den Mercury-Preis nominiert, ein renommierter Preis in England. Und just in der Woche, wo er nominiert wurde, hatte er auch seinen Job gekündigt, was sich aber gekündigt wurde, aber freiwillig ging. Er war vorher Angestellter bei einem Büro, bei einer Versicherung. Ja, inzwischen ist er Popstar. So schnell kann es gehen mit der Karriere. Heute in der Sendung gibt es Musik von den Bosnian Rainbows, die neue Band von Omar Rodriguez Lopez von ehemals At The Drive und auch The Mars Volta. Dann ganz entspannte Klänge von Broads of Canada. Ich habe was von The Electric Soft Parade. Tokyo Sex Destruction sind dabei, die Editors und noch viel, viel mehr. Hier kommt aber erstmal Miss Kitten. Qui Die Frage nach der Abendkleidung stellt sich hier vielleicht. What to Wear heißt dieser Track von Miss Kitten alias Caroline Hervé. Die kommt aus Grenoble, hat vor kurzem mit Calling from the Stars ihre neue Platte veröffentlicht. Daraus war der gerade eben gehörte Track zu hören. Relativ düstere Electronic, die mich ein bisschen an Andrea Parker erinnert. Die hat ähnliche Musik gemacht vor etwas mehr als 10 Jahren, schätze ich mal. Die Smith Westerns sind eine Band aus Chicago, kommen sie aus den USA, sind zu viert unterwegs, 2 Brüder sind dabei, Cullen und Cameron Omori heißen die beiden und haben gerade ihre 3. Platte veröffentlicht diese Woche. Ich kenne eigentlich nur das Vorgängeralbum Die the Blonde, es gab aber schon mal eine vorherige Platte, die ich mir vielleicht nochmal besorgen sollte, weil ich die Band eigentlich relativ gut finde, zumindest vom Sound her. Hier kommen die Smith Westerns mit ihrem Track Varsity. We'll be right back. Früher klang sie noch etwas rauer. Inzwischen sind sie beim großen Pop angekommen. Die Smith Westerns aus Chicago hörten wir gerade mit ihrem Track War City. Das Ganze von ihrem neuesten Album Soft Will erscheint diese Woche und sollte ab Freitag in den Plattenläden zu finden sein. O Emperor sind eine Band aus Irland, die, ja, wie eigentlich viele andere Bands, auch alles so DIY-mäßig machen. Das heißt, sie haben ihr eigenes Label, wo ihre Platten rauskommen und auch ein eigenes Studio. Da hatten sie großes Pech, weil ihr eigenes Studio einem Brand zum Opfer fiel und von den Grundmauern auf neu errichtet werden musste. Gesagt, getan und die zweite Platte aufgenommen. Vitreous heißt die, darauf gibt es großen Pop zu hören. Hier kommen O Emperor mit ihrem Track Holy Fool. Emperor, wirklich eine ziemlich gute, spannende Popband mit ihrem Track Holy Fool. Die Iren haben mit Vitreous gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht. Da gibt es einige Songs drauf zu entdecken. Ich war ganz erstaunt, die Band vorher noch nie gehört zu haben, weil das doch wirklich relativ hohe Qualität hat hier an dieser Stelle. Kommen im September übrigens auch auf Tour. Wir bleiben mal so ein bisschen 60s Sound, da gerade eben auch schon mal anzuklingen schien. Und zwar mit Haight Ashbury, eine Band aus Glasgow, die sich benannt hat nach dieser Hippie-Ecke in San Francisco. Perhaps heißt das neueste Album von dem Trio. Hier ihr Track Family. I'm fine. Someday soon I know where and when we finally reach the end. Nothing like before. I dance by you, walk out the door. Only then I realize I don't know where to run. I can't seek the truth. Who are they? What do you want to know? Ich kann mir gut vorstellen, dass The Mamas and Papas so klingen würden, wenn sie 2013 noch Musik machen würden. Aber die Band gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Das gerade waren Haight Ashbury. Die haben hier ganz, ganz große Fußstapfen, die sie treten. Das machen sie ziemlich gut mit ihrem neuesten Album Perhaps. Das Trio aus Glasgow veröffentlichte 2010 mit Here in the Golden Rays ihr Debütalbum. Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, damals verstaubten Klängen aus den 60ern zu lauschen. Ziemlich authentisch klang das Ganze. Dann gab es mit The Ashburys 2012 das zweite Werk, wo sie so ein bisschen eher Richtung 80er Gitarrenpop und Indie-Sound klangen. Und das neueste Album Perhaps ist wiederum eine Mischung aus allen möglichen Stilmitteln, vom Psychedelic über Folk bis hin zu Pop. Und bei einem Track, den wir gleich hören werden, Kicks, da klingt sogar so ein bisschen Lou Reacher, Velvet Underground Sound durch. Hier nochmal Haight Ashbury. Can you stand the pain of walking? den Sunday Service. Das gerade eben war die großartige Frankie Cosmos, eine Dame aus New York, die gerade mal 18 Jahre jung ist und so ein bisschen aus der Anti-Folk-Ecke kommt, aber eigentlich viel mehr nach klassischem Indie-Pop klingt hier bei diesem Track I Do Too. Einer von zwei Tracks, die sie auf einer Split 7-Inch-Single veröffentlicht hat, zusammen mit DC Schneider. Das wiederum ist ein Schwestern-Duo aus München und auch von denen hier ein Track für euch, und zwar Porn Cinema. Lo-Fi-Indie-Pop mit ein bisschen Drummaschine noch dabei. Das waren DC Schneider aus München mit ihrem Porn Cinema. Der Track auch von einer Split 7-Inch. Vier Tracks drauf, zwei von DC Schneider und zwei von Frankie Cosmos. Und ja, die sind auch gerade beide auf Tour, auf einer gemeinsamen Europa-Tournee. Wenn ihr noch eine Chance habt, sie zu sehen, unbedingt hingehen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich. Der Sunday Service ist ja manchmal schon eine Sendung der Gegensätze. Nicht nur musikalisch, manchmal auch ein bisschen, was den Erfolg betrifft. Die beiden gerade eben gehörten, DC Schneider und Frankie Cosmos, freuen sich wahrscheinlich, wenn sie von ihrer Split 7-Inch-Single 150 bis 200 Stück verkaufen. Die nächsten Künstler haben da wahrscheinlich ein paar Millionen von, die über den Ladentisch gehen. Die Pet Shop Boys hier mit Vocal. I like the people. I like the sun. This is my kind of music. They play it all night long. I like the singer. He's lonely and strange. Every track has a vocal, and that makes a change. And everything about tonight feels right and so young. And anything I wanna say, it's in the music, it's in the song. The feeling of the warmth around us all is so Ich erinnere mich noch an die West End Girls. Das wird irgendwann Anfang, Mitte der 80er gewesen sein. Habe ich sogar noch als Maxi-Single zu Hause. Die Patcher Boys werden auch nicht jünger. Vocal heißt ihre neue Single. Und das dazugehörige Album Electric erscheint dann Mitte Juli. Also noch gut 2-3 Wochen warten. Dann könnt ihr es kaufen. Die Patcher Boys, wenn ihr denn solche Musik mögt. Kontrastprogramm wieder mal mit dem Hamburger Label Fidel Bastro. Das Independent-Label hat vor kurzem, letztes Jahr nämlich, eine große Sause gehabt zum 20-jährigen Jubiläum mit diversen Konzerten in und um Hamburg. Jetzt gibt es seit kurzem auch einen Sampler dazu, da heißt Fidel Bastro 20A. Da sind über 20 Tracks drauf von vielen spannenden, guten Bands, die meisten aus Hamburg. Hier ist mal ein paar Takte von dem Backroom Music Club. Ihr Track heißt What You Love. Upp, falsches Stück hier eingestellt, aber jetzt hoffentlich der richtige Track hier vom Backroom Music Club. Complex and much more. What You Love. Das war der Backroom Music Club und die ganz, ganz alte Gitarrenschule kommt hier durch bei dem Gitarristen und Sänger Andy Königke aus Hamburg, hier unterstützt von seinen Kollegen Christian Smukal, kennt man vielleicht von der Band Sport, und auch dabei noch Flo Dürrmann, der ansonsten auch bei der Hamburger Band Kante mitmacht. Dieser Track gerade eben vom Backroom Music Club, einer von über 20 Tracks, die auf dem Sampler von dem Hamburger Label Fidel Bastro vertreten sind. Fidel Bastro 20A heißt dieser zum 20-jährigen Jubiläum dieses Hamburger Kultlabels, kann man fast sagen. Neben dem Backroom Music Club sind Bands wie Boy Division, Diametrics, Happy Grindcore, Lars Bang Larsen und diversen anderen hier drauf zu hören. Natürlich auch die Band des Labelchefs selber, das ist Bernd Kruszewski, der mit seiner Band Potato Fritz eigentlich immer ziemlich viel Krach macht. Bei diesem Track hier aber mal fast melodisch klingt. Hier kommt Potato Fritz mit ihrem Song Hope. Das waren Potato Fritz, die Hausband von Fidel Bastro. Das Hamburger Label hatte letztes Jahr, wie gesagt, Jubiläum, 20 Jahre gibt es es nun schon. Und Glückwunsch an dieser Stelle auf jeden Fall vom Sunday Service, auch dass ihr noch die nächsten 20 Jahre durchhalten werdet in diesem komischen Business, wo es leider viel zu häufig um zu schlechte Musik geht. Ihr haltet die Fahne hoch, Jungs. Gratulation dafür. Cass Haley als nächstes, ein Songwriter aus den USA, der so ein bisschen zwischen Reggae, Soul und Pop sich wohlfühlt. Von seinem Album Lassie Da hier sein Track Capricorn. Cass Haley hörten wir mit seinem Track Capricorn. Der ist zu hören auf dem neuesten Album Lassie da. Und neben diversen Eigenkompositionen gibt es auch eine Coverversion. How Soon Is Now von den Smith covert er in so einer Reggae-Dub-Nummer. Da klingt das Original dann irgendwie doch um einiges besser. Abbey sind eine Band, die 1A Britpop machen, mit dem Schönheitsfehler, dass sie gar nicht aus Großbritannien, sondern aus Berlin kommen. Abbey veröffentlichen diese Woche mit Friends and Enemies ihr neuestes Album und das konnte sich wirklich mit den Bands der britischen Insel messen lassen, wie hier zu hören mit dem Track Monsters. Calm down, Abbey. We're all gonna be fine. See the monsters work, my friends and enemies. They're closer than I thought before, but don't know what that means. They wake up with me every morning, they used to say goodnight. I don't see them coming, and they're pretty hard to fight. Don't you see that the pieces fit? I watched them change, I watched them quit. And I think we ought to stick together for once and forever. And there's no way that I could substitute everything that we both should do. And I think we have to stick together, monsters forever. Das war der Track Monsters von Abby, die Band aus Berlin, veröffentlicht mit Friends and Enemies diese Woche ihr neuestes Album. Sing Kane ist ein Projekt aus Brooklyn, New York. Da gab es letztes Jahr eine ganz spannende Platte. Mars hieß die, erschien irgendwann im Herbst. Und jetzt gibt es Remixe zu einem der Songs. Making Time heißt der Track. Und den Remix, den ich aufgelegt habe, der ist vom LBC Sound System, nicht vom LCD Sound System, nicht verwechseln, sondern das LBC Sound System kommt auch aus New York und klingen hier, zumindest bei diesem Track von Sing Kane, astrein nach LCD Sound System, wenn ihr mich fragt. That was good. I think the interlude, the skate bars.